Lektion 4, Text 4. Beachten Sie bitte die Sonderangebote. Oh je, ist das wieder voll. Also, was brauche ich jetzt? Wo ist der Zettel? Ach, guten Tag, Frau Meier. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Aber immer diese Einkäufe. Ich weiß nie, was ich kochen soll. Was kochen Sie denn heute? Ich mache Rahmgeschnetzeltes mit Spätzle und Gemüse. Das klingt gut. Oh, ich muss weiter. Ich muss mich beeilen. Mein Mann kommt heute schon um 12. Da muss das Essen auf dem Tisch stehen. Auf Wiedersehen, Frau Sommer. Wiedersehen. Ja. Ach ja, hier sind die Soßen. Champignon-Rahmsoße. Ja, hier. Beachten Sie bitte die Sonderangebote. Wie immer hat der Prima-Markt auch diese Woche wieder interessante Angebote für Sie. Spätzle, 5 Glocken, die 500-Gram-Packung, nur 1,98 Mark. Lasagnennudeln, Frischeinudeln wie hausgemacht, 250 Gramm, nur 2,49 Mark. Und alle Würfelsuppen stark preisreduziert, zum Beispiel klare Fleischsuppe im 10er-Pack für 10-mal einen halben Liter Brühe, nur 1,76 Mark. Weitere attraktive Angebote finden Sie auch in unserer Fleisch- und Wurstwarenabteilung. 1 Kilo Schweinebraten allerbeste Qualität, nur 19,80 Mark. Schweinefilet und Schweinesteak, 100 Gramm, nur 3,47 Mark. Ein super Angebot bietet Ihnen auch unsere Milchtheke. Der Becher Joghurt mit feinsten Früchten, nur 79 Pfennig. Und vergessen Sie nicht die Butter aus unserem Bayernlande. Das halbe Pfund, nur 1,78 Mark. Für das gemütliche Zusammensein am Abend halten wir einen guten Tropfen für Sie bereit. Wein aus dem Rheingau. Die 0,7 Liter Flasche Liebfrauenmilch, nur 3,99 Mark. Und für den Papa eine Flasche Bier. Der Kasten mit 20 Flaschen, nur 13,75 Mark. Zum Knabbern beim Fernsehen bieten wir Ihnen die knusprigen Rio-Chips. Der 200 Gramm Riesenbeutel, nur 1,98 Mark. Und für unsere Naschkatzen haben wir ein besonderes Angebot. Schlecker-Schokolade, alle Sorten, die 100-Gramm-Tafel, nur 1,29 Mark. Greifen Sie zu, solange der Vorrat...